Heute Abend klappt leider nicht. Wir können kein Bier trinken gehen. Ich habe so vergessen, dass ich bis Ende der Woche eine Hausarbeit abgeben muss. Falls ich den Mist nicht rechtzeitig abgebe, falle ich durch. Es nervt mich so, ey. Sei froh, dass du die Scheiße schon hinter dir hast. Es macht echt keinen Spaß. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ich habe voll das schlechte Gewissen.